Worum also geht es mir in diesem Lied? Dass nach einem Tod geweihten Glück geschieht und wie man voll Ohnmacht ist und man nicht weiß, wie man mit ihm umgehen soll, so lebensheiß. Was kann ich tun für dich? Was ist noch wesentlich vor Toresschluss? Sag, was bleibt zu sagen nun, ehe einer ewig ruhen und schweigen muss? Worum also geht es mir in diesem Lied? Dass man einem auf die letzten Tage sieht, dass man sie mit seiner Gegenwart verschönt, bis das Leben sich mit seinem Tod versöhnt. Was kann ich tun für dich? Was ist noch wesentlich vor Toresschluss? Sag, was bleibt zu sagen nun, eh einer ewig ruhen und schweigen muss? Toresschluss.